Die ARD-Doku, ausgeliefert Leiharbeiter bei Amazon, hat diesen Mittwoch die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern im Amazon-Logistikzentrum Bad Hersfeld angeprangert. Zu sehen war dort unter anderem, wie mutmaßliche Rechtsradikale, die von der Sicherheitsfirma als externe Dienstleister beschäftigt werden, Arbeiter einschüchtern. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit auf den Film sind natürlich heftig, vor allem in den sozialen Netzwerken, bei Twitter, in den Blogs und bei Facebook. Und die Facebook-Community-Manager von Amazon.de, die haben jetzt alle Hände voll zu tun. Martina Schulte aus unserem Webschau-Team. Was ist da los auf der Amazon-Facebook-Seite? Ja, die wird zurzeit minütlich von kritischen und zum Teil wütenden Kundeneinträgen überflutet. Das geht von sehr nachdenklichen Einträgen, wie zum Beispiel unsere Bequemlichkeit und Geiz ist geil Mentalität haben sehr viel zu diesen Zuständen beigetragen, bis zu Bestellstopp auf weiteres oder weiteren Boykottaufrufen, wie zum Beispiel ladet all eure Freunde ein und setzt ein Zeichen gegen diesen Ausbeuterbetrieb. Dazu gibt es dann noch Anleitungen, wie man sein Amazon.de-Konto löschen kann. Und das haben zumindest in meinem Facebook-Freundeskreis 4 Personen angekündigt. Ich weiß nicht, wie es in deinem ist. Hast du auch sowas gehabt in deinem Newsfeed? Ich habe keinen Freundeskreis. Nein, also, nein, ich habe sowas bis jetzt noch nicht vorgefunden. Okay. Und bei Twitter war auch ziemlich viel los. Der Hashtag Amazon war fast 2 Tage unter den Top 10 der Trending Topics in Deutschland. Da meldeten sich Menschen zu Wort, die bei Amazon kaufen oder verkaufen. Marie Charlotte zum Beispiel, die twittert hier, ich schreibe über Menschenrechte und verkaufe über Amazon. Seit gestern Abend habe ich große Probleme mit meinem Gewissen. Oder ein anderer Nutzer namens Ali Cologne, der fragt, wo kann man im Netz einkaufen, ohne sklavengleiche Arbeitsmethoden zu unterstützen? Gibt es ein Siegel? Und er bringt hier noch andere Namen ins Spiel, also Amazon, Zalando und auch Red Coon. Das ist ja eigentlich alles nicht so wirklich überraschend. Gibt es denn bei den Twitter-Nutzern dann auch das Bewusstsein, dass diese prekären Arbeitsbedingungen auch auf die anderen Online-Anbieter zutreffen? Ja, genau. Und also nicht nur auf andere Online-Anbieter, sondern eigentlich insgesamt auf unsere ganze Konsumwelt, in der wir leben, die Unterhaltungsindustrie zum Beispiel. René Borsig, der twittert zum Beispiel, und plötzlich echauffieren sich zehntausende Mac-User über schlechte Arbeitsbedingungen bei Amazon. Das heißt, an all dem sind wir als Konsumenten natürlich nicht ganz unschuldig. Und das wird halt im Netz auch so gesehen. Ein anderer Nutzer twittert hier, Amazon-Konzerne anprangern ist wohlfeil. Wer machte denn Amazon zu dem, was es heute ist? Über 25 Millionen Kunden in Deutschland. Denkt mal darüber nach. Kritik gibt es aber bei Twitter auch an der Regierung und an den Behörden. Janine Wissler twittert zum Beispiel, klar ist auch, das Vorgehen von Amazon wird durch die Mithilfe der Arbeitsagentur und das Wegschauen der Steuerbehörden erst ermöglicht. Klingt ja schon fast so, als würden die Leute da Amazon sogar in Schutz nehmen, oder? Ja, zum Teil schon. Also auch auf deren Facebook-Seite gibt es zum Teil ja auch durchaus ausgewogene Darstellungen, oder wo man halt eben dann auch eher die Regierung oder die Behörden dafür verantwortlich macht. Jemand schreibt hier zum Beispiel, verhindert Amazon seit Jahren den Mindestlohn? Hat Amazon die Leiharbeit politisch gefördert? Natürlich hat jede Firma eine unternehmerische Verantwortung und dieser hat Amazon im moralischen Sinn auch Folge zu leisten. Aber ob sie das wirklich machen, das könne man nach diesem Film schwer beurteilen. Auf dieser kurzen Doku kann zumindest dieser Nutzer, sagt er, sich kein globales Bild darüber machen. Die Fairness, die journalistische Sorgfaltspflicht gebietet es, dass man auch den Beschuldigten in diesem Fall zu Wort kommen lässt. Was sagt denn Amazon dazu? Also gestern haben die zumindest gegenüber den Medien Stellung dazu genommen. Vor allem diese offenkundig rechtsradikalen Sicherheitsleute, die in dem Film vorkommen, die scheinen dem Unternehmen nicht zu behagen. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa ließ Amazon verlautbaren, auch wenn das Sicherheitsunternehmen nicht von Amazon beauftragt wurde, prüfen wir derzeit selbstverständlich den von den Redakteuren gemachten Vorwurf bezüglich des Verhaltens des Sicherheitspersonals und werden umgehend geeignete Maßnahmen einleiten. Man dulde bei Amazon keinerlei Diskriminierung oder Einschüchterung. Interessant finde ich übrigens noch, dass Amazon in den sozialen Netzwerken eigentlich eher versucht, diesen Shitstorm so ein bisschen auszusitzen. Die posten einfach weiter fleißig ihre Hot-Product-Tipps, zum Beispiel über die Nilpferd-Dame Gloria auf der DVD Madagaskar 2. Aber auch solche Hot-Product-Tipps, die werden dann jetzt eben überflutet von wütenden Kundenkommentaren. Ein paar Fans haben sie durch die negative Berichterstattung auch schon verloren. Wie viele, das könnt ihr euch anschauen auf dem Blog von Thomas Hutter, der ist Social-Media-Experte. Und ich habe diese kleine Grafik auch mal auf unserer Webseite verlinkt. Martina, du sagst, Amazon setzt so ein bisschen drauf, dass man die ganze Geschichte aussitzt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das jetzt nur so eine Drei-Tages-Empörung ist oder ist es dann doch eine nachhaltige Sache? Das kann man jetzt nicht sagen. Also ob jetzt Geschäft und Ruf von Amazon durch die Aufregung und durch diese Doku nachhaltig beeinflusst wird, das ist im Moment einfach noch unklar. Aber man kann schon sagen, im Netz hat eine Diskussion über die Geschäftspraktiken eingesetzt. Bei Wie es aussieht zum Beispiel schreibt Hans Hütt, wer bei Amazon einkauft, nimmt billigend in Kauf, dass Preisvorteile und das bequeme Einkaufen durch Mausklick zustande kommen unter Flutlicht im Sohn der Gabelstapler mit schrundig vernarbten Händen und Armen. Es gäbe zu dieser Causa mehrere Aspekte, steuerrechtliche Optimierungsmodelle, die es Amazon ermöglichen, in Deutschland Verluste auszuweisen und arbeitsrechtliche Aspekte, die Beschäftigte zweiter und dritter Klasse schaffen. Am Ende wohl auch die Idee, welche Zusammenhänge zwischen Entwürdigung und Bequemlichkeit erkennbar werden. Und bei Faznet schreibt sein Bloggerkollege Frank Lübberding, diese Maschine hat die Politik gebaut. Volkswirtschaftlich bringt das keinen Nutzen. Man kann seine Bücher beim örtlichen Buchhändler kaufen. Nur hat nicht Amazon diese Maschine gebaut, sondern die deutsche Politik. Sie erst hat den chinesischen Wanderarbeiter in Deutschland möglich gemacht. Warum das so ist, konnte auch am Mittwochabend in der ARD nicht geklärt werden. Diese Frage ist aber auch überflüssig geworden. Die Politik kann es nämlich wieder ändern und schon heute damit anfangen. Trotzdem ist Amazon jetzt erstmal in Verruf geraten, auch wenn die Politik, meinetwegen auch wenn wir selbst als Konsumenten dahinter stecken. Glaubst du denn, dass Amazons Ruf nachhaltig geschädigt wird? Was sagen die User im Netz? Also es wird eigentlich an vielen Stellen bezweifelt. Stellvertretend dazu mal eine Stimme aus dem Fake-Blog. Das schreibt hier, wird Amazon nach der Dokumentation Schaden nehmen? Nein. Wird es Amazon interessieren? Nein. Während im kleinen Deutschland gerade ein kleines Stürmchen der Wut ausbricht, genießt Amazon in Amerika allerhöchstes Ansehen. Noch vor Apple. Das Techblog schreibt hier, wo etwas billiger sei, gehe die Ersparnis sehr oft auf Kosten der Bezahlung der Arbeitnehmer und der Leiharbeiter. Und das Fake-Blog will das jetzt nicht länger akzeptieren. Die haben jetzt hier angekündigt, alle Amazon-Partner-Links zu Büchern rauszunehmen und sich auch aus dem Partnerprogramm abzumelden. Und das hat auch ein anderer einflussreicher deutscher Blogger getan, nämlich René von Nerdcore. Der schreibt hier, auch er werde sofort auf Amazon-Links verzichten und sollte nicht in absehbarer Zeit eine entsprechende Erklärung folgen, will er auch sämtliche Links bei MySQL ins Nirvana schicken. Was machst du persönlich, Martina? Ja, ich bin ein echtes Schwein. Ich habe gestern für meinen Neffen einen Kassettenrekorder bei Amazon bestellt, einfach weil ich keine Zeit hatte, in die Stadt zu gehen und weil ich jetzt einfach weiß, dadurch wird er sicher noch bis morgen geliefert. Ja, das ist alles so wahnsinnig einfach, ja. So wahnsinnig bequem. Nehme ich mich absolut nicht aus. Ja. Und was es einem natürlich dann auch noch so in dieser Entscheidung, in dieser fast Gleichgültigkeit einfach macht, ist ja der Umstand, man weiß ja gar nicht, wer sich an korrekte Produktions- und Arbeitsbedingungen hält und wer nicht. Ja, immer mehr Skandale. Du weißt gar nicht mehr, was du wo kaufen kannst und ob deine Online-Händler schlechter sind als ganz normaler Einzelhandel. Das weiß man halt auch nicht, wen die alles beschäftigen. Ja, das und wir sind einfach, also ich zumindest, ich bin faul. Ja. Trotzdem gut, dass solche Geschichten ans Licht kommen, in dem Fall durch eine ARD-Fernseh-Doku. Also die Arbeitsbedingungen bei Amazon stehen am Pranger, müssen überprüft werden und vielleicht tut ja Amazon jetzt auch ein bisschen was, um die Bedingungen zu verbessern. Vielen Dank, Martina Webschau, für diese Schulte. Vielen Dank.